Wenn man dein Unternehmen zerstören will, hilft es meist wenig, mit den gleichen Kanonen zurückzuschießen. Was im Industriezeitalter noch funktionierte, geht heute leider nicht mehr. Es sind neue Alternativen gefragt, genau diese zeige ich dir in dieser Folge. Somit gewinnst du ohne zu kämpfen, in besonders harten Situationen. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für außergewöhnlich erfolgreiche Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. In wirtschaftlich harten Zeiten bläst uns Unternehmern ein eisiger Wind ins Gesicht. Und wenn die Rahmenbedingungen fürs Unternehmertum nicht besser werden, es sieht aktuell ganz danach aus, wird aus dem eisigen Wind gar ein Eisregen. So kann sich der eine oder andere Unternehmer leicht eine Grippe holen. Eine Grippe ist mehr oder weniger gut kurierbar. Aber je länger du dein Unternehmen hast, desto größer ist die Gefahr einer Lungenentzündung. Und die holt man sich beispielsweise im Kampf mit Mitbewerbern oder wie in meinem Fall mit Rechtsstreitigkeiten. In meinem Fall wollte uns ein ausländischer Konzern zerstören. Dies, weil wir gegen deren Rechte verstoßen hätten. Meine Reaktion war wohl symptomatisch und deckt sich mit den meisten anderen an meiner Stelle. Zuerst einmal gar nichts unternehmen, um abzuchecken, ob es Drohgebärden sind und später dann aus allen Rohren zurückschießen. Dass dies nicht zielführend war, kannst du dir wohl denken. Doch gibt es dann überhaupt eine Alternative dazu? Ich meine mittlerweile ja. Für die klassischen Anwälte gibt es sicher noch keine Alternativen. Sie sind wohl zu oft schon mit Fällen in Kontakt gekommen, in denen die Moral zu kurz kam, so dass diese heute die Hoffnung auf neue Varianten aufgegeben haben. Zudem verdienen sie an langen Rechtsstreitigkeiten, das muss man einfach wissen. Und wenn wir gegen jemanden in den Krieg ziehen, verlieren beide. Auch der scheinbare Gewinner muss eigentlich immer Verluste einstecken. Und für wen sind die Gewinnaussichten am besten? Ganz einfach, für denjenigen, der über die größeren Geldreserven verfügt. Auch ich musste das teuer büßen und lernte, dass vor Gericht nicht derjenige gewinnt, der Recht hat, sondern derjenige mit mehr Zeit und Geld. Mittels cleverer Strategien und Kreativität lassen sich Rechtsstreitigkeiten über Jahre hinwegziehen. Dumm ist es nur dann, wenn du ein kleineres Unternehmen hast und du weder die Zeit noch das Geld hast, um über mehrere Jahre hinweg zu streiten. Also begann ich mich auf die Suche nach Alternativen zu machen. Eine gute Alternative präsentierte uns Jon Gnarr. Als Punk und Komiker gründete er in Island die beste Partei und stellte sich für das Amt des Bürgermeisters zur Wahl. Was einerseits zunächst als Witz angedacht war und was niemand für möglich hielt, traf natürlich ein. Er wurde gewählt. Wer nun denkt, dass er in dem Amt floppte, irrt. Unter anderem hat er das hochverschuldete Energiesystem von Reykjavik saniert. Seine Strategie? Fröhlichkeit. Sicher kannst du dir vorstellen, wie das für ihn war. Er, ohne Anzug, dafür schon mal mit aufgetragenem Lippenstift und rot angemalten Nägeln. Das musste seinen Gegner ja auf die Palme bringen. Er wurde beschimpft, teilweise aufs Übelste. Er blieb jedoch immer sehr nett und probierte auf fröhliche Art zu kontern. So sagte er seinen Gegnern, dass er sie dennoch gern habe und pflichtete ihnen auch schon mal bei, wenn sie behaupten, dass er von Politik keine Ahnung hätte. Heute sagt er, dass er dadurch seine Gegner so sehr verunsicherte, dass diese Angst bekamen. Sie waren es sich nicht gewohnt, dass es nun plötzlich jemand gab, der statt mit Schlägen mit Fröhlichkeit konterte. Von Jon Gnarr können wir also lernen, dass Überraschen, Anderssein und Fröhlichkeit im Vergleich zum Krieg eindeutig die besseren Varianten sind. Ich wende diese Vorgehensweise mehr und mehr an. Toll ist, dass es nicht nur funktioniert, sondern auch noch Spaß macht. Um von normal zu optimal zu gelangen, gibt es eine weitere, sehr effektive Methode. Stephen R. Covey nennt sie die dritte Alternative. Wenn dich jemand angreift oder gar zerstören will, so meinen wir, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gewinne oder der andere gewinnt. Doch das ist nicht wahr. Es gibt nämlich eine dritte Alternative. Das ist die, die besser ist als die erste, dein Sieg, und besser als die zweite, gegnerischer Sieg. In meinem eingangs erwähnten Beispiel, in dem uns ein ausländischer Konzern den Garaus machen wollte, hätte dies folgendermaßen ablaufen können. Und wenn ich nun heute darüber nachdenke, wollte ich das auch tun, doch mein damaliger Anwalt redete es mir aus. Aus seiner Sicht wäre es hoffnungslos gewesen. Würde mir sowas heute nochmals passieren, würde ich folgendermaßen vorgehen. Erstens, sofort Kontakt aufnehmen, fragen, um was es genau geht, was die Absichten sind und warum sie so handeln. Zweitens, herausfinden, was die wahre Absicht dahinter ist. Dazu folgende Frage stellen. Wir können nun aufeinander losgehen, zum Schluss verlieren wir beide. Der eine mehr, der andere weniger. Was wäre, wenn wir eine neue, dritte Alternative finden würden, die besser ist als Ihre und besser als meine Absicht wäre? Würden Sie diese dritte Alternative wollen? Die meisten bejahen, meckern aber, dass es das nicht gibt und beharren auf ihrer Absicht, erster Alternative. Diese grundsätzliche Zustimmung ist wichtig für den nächsten Schritt. Drittens. Idealerweise kommt nun eine externe, neutrale Person ins Spiel. Sie übernimmt die Rolle des Moderators. Ich ging alleine oder würde einen solchen Moderator mitnehmen, aber keinen Anwalt. Und dies, obwohl die Gegner ziemlich sicher mit Anwälten auftreten würden. Dieser Moderator fragt nun zuerst unsere Gegner, was sie genau wollen, was die Gründe für ihren Angriff seien. Er schreibt diese auf, führt die erste Liste und fragt nach, ob er alles richtig verstanden hat. Danach würde er mir das Wort übergeben. Ich müsste nun deren Bedürfnisse wiederholen und erklären. Und dies so lange, bis unser Gegner einverstanden wäre und sagen, dass ich sie richtig verstanden hätte. Dabei müsste ich auf meine persönliche Meinung vorerst verzichten. Dieser Schritt ist enorm wichtig. Damit grenzen wir Missverständnisse aus. Viertens. Nun kehren wir das Ganze um. Ich würde meine Bedürfnisse, zweite Liste, erzählen. Also dasselbe tun, was vorher die gegnerische Partei gemacht hat. Fünftens. Wenn sich beide Parteien wirklich verstanden haben, geht es weiter. Und wirkliches Verstehen schließt auch die empathische Anteilnahme ein. Nun kann der Moderator mit uns anhand der beiden Listen neue sogenannte dritte Alternativen vorschlagen. Meist braucht es den Moderator nicht, denn beide Parteien sind in diesem Zustand schon meist sehr vernünftig geworden. So, dass sie selbst neue Alternativen finden, die besser sind, als es die beiden ursprünglicher waren. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.